Zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung richtete am 11. April der Vorsitzende der Bewegung vom 26. März Uruguays, Rubén María Berra, an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunschtelegramm. Er bekundete darin volle Solidarität mit Kim Jong-un, der an der Spitze den Kampf gegen Imperialismus klug leitet. Dann gratulierte er Kim Jong-un zum Geburtstag von Kim Il-sung von ganzem Herzen.